Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge und euch allen einen schönen Sonntag. Kommen wir zur App, eine iOS-App, nämlich die App Zenly Locator, Freunde und Familie in Echtzeit orten. Punkt. Gratis-App, Apple Watch-App möglich, Versionsnummer 2.1.3 liest vor, 83,4 MB groß, Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 8.1 oder neuer und hat bei 129 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Und ich lese euch mal die Beschreibung vor. Der beste Weg, um Familie und Freunde in Echtzeit zu orten und zu finden. Extrem einfache Einrichtung, Echtzeitmodus. Akkuschonend mit Liebe entwickelt. Private Standortübermittlung, Akkustand von Freunden. Aktuelle Adressanzeige von Freunden, plattformübergreifend, alle Smartphones. Einfache Privatsphäre-Einstellungen, Ortung verlorener oder gestohlener Handys, viele weitere Echtzeitleistungen. Kostenlos. Wenn du möchtest, kannst du die Übermittlung deines Standorts problemlos unterbrechen. In diese App flossen viel Hingabe und 3 Jahre Erfahrung eines Entwicklerteams aus Ortungsexperten. Was macht die App? Ihr könnt, wenn ihr sie runterladet, könnt ihr halt Freunde oder Familie hinzufügen und dann orten, euch anzeigen lassen, wo die sind. Ebenfalls kann man einen Link zu einer Position mit Freunden teilen, was sie dann auch im Web aufrufen können. Zum Beispiel die Position für 45 Minuten in Echtzeit verfolgen. Das Ganze funktioniert wirklich sehr gut, sehr schick und sieht auch echt hübsch aus, die App, das muss ich ganz klar sagen. Ebenfalls wird auch sogar tatsächlich der Akkustand von Freunden angezeigt. Wie gesagt, funktioniert. Ich für meinen Teil habe allerdings keine Verwendung dafür. Ich habe es also getestet, aber die meisten Bekannten, wo ich irgendwie mal Standort freigeben muss, also wir nutzen dann Find My Friends, sind alle bei Apple irgendwie. Und was anderes wird da meistens nicht genutzt. Trotzdem, wer irgendwie eine Alternative sucht oder so, der sollte sich Zenly Locator mal angucken. Wie gesagt, die App ist es alleine von der Optik her meiner Meinung nach wert. Ich wünsche euch noch ein schönes restliches Wochenende, sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.